Ciao, Benni. Jo und Ida schlendern gemeinsam über den Schulhof. Jetzt kann Ida endlich fragen, was ihr die ganze Zeit Kopfzerbrechen bereitet. Sag mal, wie war das nochmal mit dem Rendezvous? Also das war ja in der Rolle, also... Schade. Morgen macht sie nur bei mir? Idas direkte Frage hat Jo glatt die Sprache verschlagen. Juri greift ein. Diesmal genau richtig. Er meint, ja, nicht lieber als das. Ida und Jo verlassen gemeinsam den Schulhof. Juri und Rabat grinsen breit. Check! Miss Cornfield beobachtet ihre Schüler mit einem nachdenklichen Lächeln. L'amour, l'amour, l'amour toujours. Ein Stück weiter auf der Straße verabschiedet sich Annalena von Helene und ihrer Clique. Du hast wirklich ganz toll gesungen. Ich habe fast geweint. Das wird Helene jetzt ein bisschen viel. Okay, wir wollen ja nicht übertreiben. Bringst du morgen meine Tasche mit, Schatz? Nicht schon wieder. Helene hält Annalena ihre Tasche hin. Aber die verschränkt nur die Arme und schaut ihr direkt ins Gesicht. Nö. Kaspar platzt fast vor Stolz. Upsi pupsi, da musst du wohl ab jetzt deine Tasche selber tragen. Und wenn sie nicht passt, dann kannst du dir auch gerne eine andere Freundin suchen. Dann lässt sie Helene einfach stehen. Nein, natürlich. Helene ist perplex. Plötzlich ist sie ganz kleinlaut. Sei so lieb, Schatz. Sie drückt ihre Tasche schnell Katinka in die Hand und läuft hinter Annalena her. Sag mal, wollen wir morgen zusammen in den Trampolinpark? Wir können auch springen, wenn du magst. Ich liebe springen, das weißt du. Das ist die Schule der magischen Tiere. Hier wird gelacht und gequakt und gebellt. Echte Freunde kommen auf allen Vieren. Die tierischste Schule der Welt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Treten Sie ein, bitte kommen Sie doch näher. Schauen Sie sich um, hier können Sie was erleben. Magische Tiere, die reden. Hier pfeift das Schwein, hier steppt der Bär. Der Esel erzählt, der einen vom Pferd. In dieser Schule geht's nicht um die Noten. Hier geht's um uns, für Erwachsene verboten. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Wenn du an sie glaubst. Das ist die Schule der magischen Tiere. Hier wird gelacht und gequakt und gebellt. Echte Freunde kommen auf allen Vieren. Die tierischste Schule der Welt.